Transparenz für die Ohren. Hallo, guten Abend, herzlich willkommen zur Sitzung der AGÖA NRW. Wir haben Dienstag, den 14. Oktober, 21:09 Uhr und beginnen mit unserer wöchentlichen Sitzung. Wir bräuchten einen Protokollanten. Mag das jemand freiwillig übernehmen? Das mit alle protokollieren ein bisschen hat, glaube ich, in der letzten Zeit nicht so ganz doll geklappt. Jetzt kommt schon. Jürgen, magst du das vielleicht übernehmen? Ja, ich habe schon mal angefangen zu schreiben. Ich kann ja gerne weiterschreiben. Super, das ist klasse. Trotzdem darf sich jeder frei fühlen, da im Protokoll noch zu ergänzen. Gut. Bastel schon gerade denn rum. Dankeschön. Genehmigung der Tagesordnung. Habt ihr mal drüber geschaut, über das Protokollpad? Habt ihr da noch Ergänzungen? Ich hatte versucht, alles vom letzten Mal zu übertragen und was so über unsere Mailingliste gegangen ist. Gut, da habe ich keinen Anspruch. Genehmigung des letzten Protokolls. Gibt es da irgendwelche Widerworte? Nope. Wunderbar. Mitglied... Na, ja? Nein, alles gut. Okay. Mitglieder zu oder Abgänge. Gibt es jemanden hier, der gerne Mitglied in der AGÖA werden möchte? Oder sagt, er hat die Schnauze voll und will weg? Okay, dann haben wir da auch nichts Neues. Dann haben wir hier einen kurzen Bericht der Fraktion. Vom Ingo auf die Schnelle. Es ist ja eigentlich sitzungsfreie Zeit, aber die sind gerade sehr beschäftigt mit dem Flüchtlingsskandal. Da gibt es morgen eine Sondersitzung des Innenausschusses um 10 Uhr. Und dazu gab es schon eine Pressemitteilung im Vorfeld und dazu gibt es auch eine Einladung an die Presse 30 Minuten nach Ende dieser Sitzung, wo uns eingeladen wurde. Ja. Das Thema an sich hatten wir ja auch hier so ein bisschen immer geschoben, wenn es da was Aktuelles gibt, dass wir da ganz gerne auch noch was zu machen würden. Das steht dann auch ab Zeile 73 im Protokoll, auch mit den Links, die ich gefunden habe. Gibt es sonst noch was dazu? Eine Frage von meiner einer. Und zwar, wie schaut denn das aus? Gibt es da auch irgendwie mal längerfristige Pläne? Weil also mit dem Bericht kann man jetzt ja so richtig viel nicht anfangen. Weil zum Beispiel, selbst wenn jetzt zum Beispiel einer von uns einmal, auch um Presse kennenzulernen, jetzt da dabei sein möchte bei diesem Pressegespräch, wäre zum Beispiel schön, wenn da ein Ort dabei wäre, ein bisschen mehr Info dabei wäre, wenn vielleicht Ingo uns auch mal erklären könnte, was er so längerfristig plant. Können wir den nicht irgendwann mal einladen, weil es geht ja auch, es hieß letztens irgendwie mehr bessere Zusammenarbeit, aber da sehe ich jetzt uns nicht die ganze Zeit in der Ingo, wir rennen Ingo hinterher schuld. Also das wäre schon mal schön. Oder wie seht ihr das? Da hast du völlig recht. Also in der Mail, die über die 20 Piratenliste ging, steht auch der Ort dabei. Man weiß ja nicht genau, wie viel Uhr diese Ausschusssitzung zu Ende ist. 30 Minuten später gibt es dann halt die Pressekonferenz im Foyer der ich glaube, Fraktionsvorstand oder so. Ich kann das gleich nochmal nachschauen. Ich hatte gefragt, ob diese Sitzung öffentlich ist. Das ist sie theoretisch, aber ich weiß nicht, ob ihr das schon mal mitbekommen habt. Die Räume sind immer so klein, dass man da eigentlich dann kaum eine Chance hat, sich da als Zuschauer reinzusetzen. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wem wir außer dem Frank Herrmann dann aktuell ansprechen könnten, um Neuigkeiten zu hören. Ich weiß vom Grumpy, dass er wohl auch versucht an der Sitzung teilzunehmen. Als Zuhörer. Bessere Zusammenarbeit. Ich meinte aus dem, aus der Klausurtagung, aus den Ergebnissen herausgehört zu haben, dass man sich vielleicht häufiger, also von der Fraktion oder so, auch mal im Mumble einfinden würde, dann wäre natürlich unsere Sitzung auch nicht so verkehrt bei solchen Themen, aber ich weiß nicht, ob wir da vielleicht von unserer Seite nochmal zu auffordern sollten, ob überhaupt dieser Termin klar ist, Dienst aus 21 Uhr. Der Termin ist klar. Wir hatten im Dezember, ja, war noch Dezember, ein Gespräch mit Ingo. Da waren dann damals halt der Stefan, also das ganze alte Presseteam da, also die ganzen Beauftragten plus Vorstand. Und da haben wir halt auch mal sowas gesprochen. Und daher ist ja auch dieser Bericht aus der Fraktion gekommen, damit wir wissen, was da läuft die aktuell, dass wir da eventuell darauf zugreifen können. Ja, sagen wir es mal so, es gestaltet sich durch Randbedingungen schwierig. Ich hätte da mal eine Frage, wäre das ja nicht schön, wenn wir dann vielleicht einfach mal denen so eine Art Brief schreiben oder so eine Art Mail mit so ein paar Punkten, wie wir uns das vorstellen, wie wir das dann gerne hätten und vielleicht einfach mal so ganz unverbindlich dahin schicken. Die wissen, was wir gerne hätten. Die machen es nur nicht. Sie haben nicht die Kapazitäten und die Freiräume. Ja, mit dem Ingo habe ich oft das Problem gehabt, dass wenn ich ihn angefragt habe, dann nicht unbedingt immer was kam und er hat mir dann gesagt, soll die Abgeordneten direkt selber ansprechen, das mache ich dann meist auch, aber über die Pressestelle wäre natürlich schon schöner. Ja, im Prinzip haben wir ihm damals angeboten, wenn auch mal was irgendwas mit der Fraktion nicht rausgeht, was dann eventuell ein Abgeordneter raushaben möchte, dann kann er sich auch bei uns melden und mit ihm ist halt auch abgesprochen, dass wir auch direkt an die Abgeordneten rangehen können, ihm dann mal den CC, damit er Bescheid weiß. Also das ist schon so abgesprochen, aber wie gesagt, da sind halt nicht so wirklich die Ressourcen frei gewesen, das zu intensivieren. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das nach dieser Klausur ändern wird. Da bin ich gespannt. Ja, ansonsten fände ich die Idee, das nochmal zu verschriftlichen, in der Form, dass auch hier die Mitglieder der AG und alle in der Fraktion und die Pressestelle da eine gleiche Info bekommen, auch nicht so verkehrt. Ja, das können wir machen. Eigentlich war halt auch angedacht, weil es war ja nicht abzusehen, dass wir fast ein Jahr lang ohne Pressesprecher sind und jetzt fast, weiß ich nicht, 4 Monate ohne zweiten Stellvertreter. Es war einfach angedacht, nachdem der Pressesprecher neu besetzt ist, nochmal so ein Gespräch zu machen, um das zu forcieren. Um halt auch die Ansprechpartner abzuklären. Aber da wüsste wahrscheinlich Paki mehr, weil da wollte er sowieso nochmal sich kümmern. Aber wir können das gerne auch nochmal schriftlich festhalten, ist ja gar kein Problem. Es ist einfach wichtig, dass wir sagen, okay, so und so schaut's aus. Ja, wir haben drüber gesprochen und jetzt kommst du mal schriftlich. Und weil ich glaube, das kannst du 5-mal sagen. Vielleicht nutzt es irgendwann beim 6., 7., 8. Mal sagen dann. Das wäre echt super, super gut und super wichtig für uns alle Beteiligten. Bei Piraten würde ich dann immer sagen, machen wir mal ein Pad auf und schreiben mal alles Mögliche rein. Ja, sowas Ähnliches hätte ich jetzt auch fast gesagt, wobei ich dann den Bernd auch bitten würde, weil er ja da zumindest bei den Gesprächen im letzten Jahr dabei war und den Landesvorstand, der in der Klausur dabei war, da eben ein besonderes Augenmerk auch drauf zu haben, was da eigentlich schon besprochen wurde. Ich habe mal reingeschrieben, Bernd ist der Mann mit dem Hut. Nö, ist der Bernd nicht, weil der Bernd keine Zeit hat. Das hat der Bernd vor 2 Wochen gesagt und da sitzt der Bernd jetzt konsequent durch, weil der Bernd viel zu viel um die Ohren hat, privat und beruflich momentan. Also wenn ihr mir bis nächste Woche Zeit gebt, dass endlich der Kalender fertig ist, dann kann ich mir gerne einen Hut aufsetzen, aber erst dann. Okay, dann würde ich vorschlagen, ich mache einfach mal ein Pad auf, das haben dann alle und wer dann wann und wie Zeit hat, kann dann da was reinschreiben. Gut, dann kommen wir zu den Teamberichten. Da hatten wir noch in der Warteschleife den 5.10., 5 Jahre Luxemburger Piratenpartei. Das hat der Paki auch ins Pad geschrieben, das hat er wohl auf dem Schirm, dass wir das, was er dann schreibt, an Pirate Times übernehmen können. Ja, Donnerstag, Freitag denkt er, dass das fertig sein wird. 11.10. hatten wir dann von der Bundesseite, vom Blog übernommen, diesen Artikel zu diesem ganzen Tag. Da war alles drin und wir selber haben ja noch Global Fracking Down Day eine PM zugeschrieben. das war, glaube ich, alles so das, was wir jetzt in der letzten Woche gemacht haben. Dann habe ich hier nochmal aktuell drüber geschrieben, wo wir gerade schon drüber sprachen, dass wir auch an dieser Flüchtlingsgeschichte irgendwie dranbleiben möchten. Das Pad hatte der Jürgen auch schon mal aufgemacht. Die Frage wäre halt, wie wir jetzt mit diesen aktuellen Sachen umgehen, ohne jetzt eigentlich wirklich da vor Ort sein zu können und hautnah was mitzubekommen. Da wäre halt schön, wenn wir da irgendeinen Input hätten von Leuten, die da näher dran sind. Ja, fällt dir da jetzt jemand ein? Weil ich meine, der Frank Herrmann, der wird da in dem Innenausschuss sitzen. Es ist wohl eigentlich auch, es sind auch die Fraktionsvorstände eingeladen. Das habe ich der Taz entnommen heute. Ich weiß aber nicht, ob da jetzt der Joachim hingeht oder wer. Aber die da drin dann sind, die werden ja sehr involviert sein. Und danach auf der Pressekonferenz, die können wir dann auch uns nicht mal eben so wegschnappen. Nee, das Frank auf jeden Fall. Ich hätte dann gedacht, vielleicht gibt's ja auch irgendjemand aus unserer Kommunalpolitik, der vielleicht von seiner Stadt aus irgendwie dran ist. Ich weiß nicht, ob da irgendeiner von euch irgendwen kennt, der mit diesem Thema dann was zu tun hat, dass wir dann da vielleicht auch irgendeinen Stadtbezug NRW oder so mit reinbringen. Ja, da würde mir jetzt spontan natürlich Captain Nito einfallen, auch mir auch. Arbeitskreises. Sie hatte ja versprochen, dass sie nochmal wiederkommt und irgendwie habe ich auch so ganz am Rande mitbekommen, dass die auch gestern, glaube ich, Sitzung hatten, also der Arbeitskreis, und die werden ja sicherlich sich auch mit diesem Thema auseinandersetzen. Ich schreibe das mal einfach gleich mit rein ins Protokoll, ob sie da nicht Lust zu hatten, es irgendwie was zu liefern. Ja, und wenn sie gleich noch reinkommt, können wir ja nochmal zu dem Punkt zurückspringen. Okay, dann hätten wir als nächstes auch noch unter aktuell den Newsletter. Maja, das hattest du reingepackt ins Pad? Ja, ich habe nur daran oder Erinnerung, dass ich heute ein Grußwort für den Newsletter geschrieben habe und dann das Newsletter-Pad gestellt habe, weil das vom Landesvorstand noch fehlte. Wie weit ist der denn insgesamt, der Newsletter? Das wiederum darfst du mich nicht fragen. Ungefähr 60%. Was brauchst du hier von uns noch, außer jetzt Lektorat? Nein, dann müssen auch weiter zusammengestellt werden. Okay, also da fehlen noch Texte und Lektorat. Und von der Fraktion ist da auch noch nichts drin? Das habe ich zugeschickt bekommen, das muss ich noch reinkopieren. Okay. Warte, mache ich eben nebenbei. Ja, von der Fraktion kriegen wir auch immer nur den ersten. Das andere stellen wir auch selber zusammen. So, ich habe nochmal den Link ins Pad gepackt. Ja, okay. Also der müsste ja im Prinzip, hätte der ja schon vor 10 Tagen rausgesollt, so ungefähr, ne? Jo. Gut, macht es irgendwie Sinn, dass wir uns hier ein Ziel setzen, dass wir sagen, dass wir den auf jeden Fall bis zum Wochenende, bis spätestens Sonntag, was weiß ich, fertig kriegen und wir alle nochmal gucken, dass wir da ein bisschen mitarbeiten? Das wäre jetzt mein persönliches Ziel gewesen, ja. Wunderbar, dann vermerken wir das mal so im Pad. Der Link ist drin, also wer Zeit und Muße hat, da noch was zu ergänzen, der möge das tun. Ich habe eben oben noch was dazwischen getragen. Vielleicht können wir ganz kurz noch zurückspringen. Wir hatten ja am Samstag einmal unseren TTIP-Stand und es gab in Düsseldorf die große Kurden-Demo. Meine Frau hat da sehr viel Fotos gemacht. Die ist mit dem Pressefotografen mit auf die Bühne und so weiter, hat sehr schöne Bilder gehabt. Und ich habe einen kleinen Text bisher dazu geschrieben. Ich habe von Christos auch schon ein Zitat. Paki wollte noch eins liefern. Ich hoffe, das tut er noch. Und das geht dann auch so ein bisschen nicht nur über die Demo, sondern eben über die politischen Verhältnisse im Augenblick in den kurdischen Gebieten. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwie mit Pakis Zitat, das noch fertig zu kriegen. Das war jetzt als PM gedacht oder als Blogbeitrag? Wahrscheinlich ist besser Blogbeitrag. PM ist, glaube ich, auch ein bisschen spät, da die meisten Medien das ja schon abgefrühstückt haben mit der Riesendemo. Ja, sicher. Es soll ja auch ein bisschen der Bogen zu den politischen Verhältnissen aktuell gezogen werden. Aber im Prinzip Blog ist besser. Das ist so ein bisschen überspannend. Wenn du dann das Zitat hast vom Paki, schickst du das dann für Lektorat nochmal über die Mailingliste? Ja, mache ich. Ja, so. Okay, dann hätte ich als nächstes Presse Request Tracker, Rückmeldung zu den Einladungen für die Eröffnungsfeier am 25. von unserer LGS. Zusagen und Absagen, also das heißt 1, 2, 3. Wir haben 5 Rückmeldungen bekommen, wenn ich das jetzt richtig sehe. Was ich jetzt so nicht genau weiß, ist, ihr hattet ja auch noch den Düsseldorfer Verteiler gefragt, der zum Teil identisch ist. Und ich glaube, 2 verschiedene Einladungen verschickt. Da musst du Paki fragen, der hat das Verschicken jetzt übernommen. Weil eigentlich waren wir mit Jens abgesprochen, wir schicken das am Montag raus, beziehungsweise Sonntagabend, aber da war Paki zu ungeduldig. Und ich weiß auch, dass die MDLs aus Düsseldorf auch nochmal verschickt haben. Ich guck mal, ob ich noch was finde. Die Rückmeldungen, die an die MDLs gehen, die werden dann auch an den LAFO weitergeleitet, weil irgendjemand müsste ja sammeln und wissen, wie viele Leute kommen, also auch so für die weitere Organisation, Essen, Trinken und so. Wird hoffentlich an Jens weitergegeben, ich habe keine Ahnung. Okay, und ansonsten, wie wird das sonst noch so kommuniziert, an bestimmte Mitglieder oder wie auch immer? Also außer Presse meine ich jetzt, kommt der Vorstand, kommen die Leute, die da geholfen haben? Ja. Also ich weiß nicht, wie genau weit Jens ist. Ich habe mir sagen lassen, es wurden schon Einladungen verschickt an Politiker, aber wie weit er jetzt genau ist, das ist sein Bier. Weiß ich jetzt nicht. Okay. Müsste ich nochmal fragen, also ob er jetzt zum Beispiel, müsste ja wissen, also es wird der KV Düsseldorf wird ja theoretisch schon eingeladen werden müssen, weiß nicht, ob da schon was angekommen ist. Nee, da ist noch nichts angekommen. Okay, gut, dann frage ich ihn nochmal, ob er da noch irgendwas verschickt oder nicht. Hatten wir nur inoffiziell gehört. Steht eigentlich steht irgendeine Art von Programm an? Ja. Also, es ist ab 16 Uhr ja quasi Empfang, also für geladene Gäste. Ergo, die MDLs, es wurden ja auch noch geladen, die Mitglieder des Landtages der anderen Fraktionen, die aus Düsseldorf kommen und die Landesvorstände der anderen Parteien und alle, die geholfen haben und so weiter. Da soll es dann halt irgendwie Rede geben und, weiß ich nicht, Rede und Empfang. Und ab 18 Uhr halt für alle, so, die sonst noch kommen wollen. Danke. Und wo Captain Leto jetzt da ist, würde ich dann gerne nochmal zu dem Punkt von vorhin zurückgehen. Das ist Zeile 77, Captain Leto. Wir hatten schon letzte oder vorletzte Sitzung gesprochen, dass wir irgendwie so ein bisschen an dem Flüchtlingsthema auch dranbleiben wollen. Jetzt gibt's ja aktuell die Sachen mit dem Innenausschuss morgen und dem irgendwie nicht runder Tisch, nannte sich anders, aber was die da jetzt planen im Landtag. Gibt es von der Seite eures Arbeitskreises irgendetwas, was wir nochmal verwenden können für auch eine Pressemitteilung oder so? An Textzeug im Moment nichts. Also wir haben jetzt gerade gestern eine Sitzung gehabt mit der Hälfte des AKs, haben nächste Woche noch eine dann mit dem Rest. Und was wir jetzt vorhaben, ist generell Vorlagen zu machen für alle KVs und so und Radler, was man eben an investigativen Anfragen an den kommunalen Rat stellen kann oder Checklisten, wie man eine Flüchtlingsunterkunft mal besichtigt, worauf man da achten sollte und so. Und das sind wir im Moment am Vorbereiten. Wir haben jetzt nichts an Texten geschrieben oder so. Also im Zuge von der Aktion werden wir auch nochmal mit den großen NGO hier sprechen, was die uns so raten und was die für Wünsche an uns haben. Ich habe eine recht umfangreiche Linksammlung. Also wenn irgendwas an Hintergrundmaterial benötigt oder gewünscht ist, direkt ansprechen. Eigentlich wollte der Paki gestern auch da sein und ein bisschen erzählen, was er sich da vorgestellt hat, aber das hat dann leider irgendwie nicht geklappt. Also ja, von uns kein kreativer Beitrag im Moment, aber wir sind da was am Vorbereiten und Infos kann ich immer geben. Immer. Das Heißt also, du würdest jetzt auch nicht unbedingt die Notwendigkeit sehen, dass wir da zu den aktuellen Geschichten, die morgen im Landtag passieren, irgendwas schreiben sollten, sondern dass wir dann eher sowas Längerfristiges zusammen mit dem AK vielleicht nochmal als Pressemitteilung raushauen, aber das, wenn es dann spruchreif ist. Ja, also jetzt, das ist natürlich eine sehr gute Gelegenheit, an die Öffentlichkeit zu gehen, damit von Piratenseite, aber ich würde eindeutig sagen, von der Fraktion her, weil die ja jetzt da was gerissen haben und dann die Presse eigentlich auch direkt am Hals schon haben sollten, jetzt vom Land dazu was zu machen, also eine PM oder so, ich weiß nicht, da würde ich dann lieber direkt von denen was übernehmen oder die einfach mal bitten, was zu schreiben, was sie bei uns veröffentlichen. Aber es klang bei Paki so, als hätte er da schon irgendwas in Arbeit, aber da kamen noch keine Infos, was das jetzt so ist. In der AK-Sitzung gestern haben wir für unsere Runde beschlossen, dass wir jetzt eher nicht PMs raushauen oder so, weil das halt wenig Durchschlagskraft hat und wir ja auch alle zeitlich knapp sind, sondern dann jetzt lieber Sachen vorbereiten, die dann ein bisschen mehr Auswirkungen hoffentlich haben. Aber insgesamt wäre es natürlich vielleicht nicht falsch, wenn die Fraktion was anliefert, wenn dann vielleicht die Landespartei, also Paki oder so, noch ein, zwei Sätze oder so mit dazufügt. Das fände ich eigentlich immer gut, da kann man das immer gut miteinander kombinieren. Ja klar, also wenn ihr jetzt zum Beispiel, oder wenn ihr jetzt an dem Antrag, sage ich schon, an dem Post schreibt, dann könnt ihr uns auch gerne den Padlink schicken und dann kommt sicher der eine oder andere mal vorbei und kann eventuell noch was beisteuern. Ich bin nicht so super optimistisch, dass viel an Beteiligung kommt, aber ich würde auf jeden Fall dann auch nochmal reinschauen. Ja klar. Soweit ich weiß, oder zumindest hat sie es mir gegenüber angedeutet, wollte die Annabelle Jojolf auch eventuell irgendwas für Landesebene machen, aber da weiß Tina besser Bescheid, weil die mit der ja zusammenarbeitet. Ja, ich kann auch sein, dass Paki das auch schon mit meinte, dass er mit ihr und mit Marie was machen wollte. Ja, sie hatte mich angesprochen in Essen und da habe ich ihr gesagt, wenn sie was hat, soll sie sich einfach melden. Okay, und wenn wir morgen einfach die Pressemitteilung von der Fraktion übernehmen mit noch einem weiteren Zitat von Paki oder Cap Leto oder so, also ein, zwei Sätze und einfach mal noch einen Blogbeitrag machen, auf den man dann vielleicht nochmal später verweisen kann. Ja, finde ich gut. Ja. Gut, ich habe keine Ahnung, wie lange so eine Sondersitzung des Innenausschusses dauert, aber ich denke mal, dass das nicht länger als 3 Stunden dauern wird, also dass irgendwann morgen Mittag oder am frühen Nachmittag von der Fraktion eine Pressemitteilung kommt, die schicken die ja auch immer über die Liste, dann würde ich ein Pad aufmachen und dafür trommeln, dass wir von irgendjemandem, der sich damit auskennt, noch ein nettes Zitat bekommen. Nimm doch einfach das Pad, was da drüber steht mit der Geschichte, mit dem Zitat von Frank. Das kann man doch da einfach das Pad dann nehmen, ne? Also ob ich da morgen was machen kann, weiß ich nicht, weil ich morgen Abend mit Frank wieder im Rathaus bin. Also ich denke, ich bin eigentlich den ganzen Tag nicht da. Nee, gut, aber dann nehme ich das Pad, knall dann die PM von der Fraktion da rein, schick euch das über die Liste und dann gucken wir mal, dass wir das mit ein, zwei ergänzenden Sätzen auch wenigstens auf den Blog packen. Ja. Und das andere, das, was Captain Neto sagte, das finde ich sehr interessant, weil das finde ich irgendwie sehr kreativ, dass ihr euch da so Gedanken macht, wie man halt eben Vorlagen macht und so. Sobald ihr da irgendwas habt, sagt ihr Bescheid, ne? Ach ja, noch Ergänzung. Zum TDPA wollten wir auf jeden Fall auch was machen. Wir hatten hier, oder es für mich war lange unklar, wie das denn nun aussehen wird, ob es unherkömmlicher wird oder jetzt habe ich gehört, dass es halt, wenn genug Zeit dafür übrig bleibt, eher so ein Großplenum wird. Da wollten wir aber, wenn wir das jetzt zeitlich noch hinkriegen, auch Infomaterial von NGO, also vom Flüchtlingsrat und von ProAsyl hauptsächlich bestellen und dann Interessierten zur Verfügung stellen. Also je nachdem, wie offiziell wir das dann verteilen dürfen, aber zur Not stelle ich mich mit einem Trenchcoat auf dem Parkplatz. Da gibt's sehr gute Publikationen schon, die zum Beispiel einen Überblick über die Unterbringungssituation in NRW geben oder ja auch Streumaterial, was man, wenn man denn vor Ort was machen will, verwenden kann. Ja, super. Stimmt, das ist ja auch nicht mehr lange hin. Vielleicht kriegen wir sogar einen Flyer über den AK hin, aber das ist so ein Punkt von unserer Dauerwunschliste, der nicht so ganz realisiert wird. Aber wir sind da auf jeden Fall Ansprechpartner für alle, die da irgendwelche Fragen haben. Also wenn das irgendwo am Rande erwähnt werden kann, soll, dann ruhig rein, damit uns passt. Okay, wenn es dann zu diesem Thema nichts mehr gibt, muss ich mal gerade gucken, wo waren wir denn? Presse.at hatten wir jetzt auch. Social Media. Ich habe einfach mal einen Krähennest-Account bei Statusnetz angelegt. Einfach mal so. Ich habe auch schon 5 Follower. Aber ich dachte mir, je nachdem, was mit Twitter weiter geschieht, sieht es nicht blöd aus, wenn man so einen Account nicht dann macht, wenn eine große Welle gerade rüberschwappt zu den Statusnetlern, sondern man den schon etwas länger hat. Welche Instanz? Habe ich hier ins Pad gepostet. Das ist auch eine von GNU Social, socialbka.li. Und ich gebe dir auch gerne, weil ich weiß, du bist ja auch da, auch das Passwort, wenn du möchtest, dann können wir das irgendwie gemeinsam betreuen. Ja, können wir gerne machen. Vielleicht, wie schaut es jetzt mal etwas breiter? Habt ihr gerade so im Blick, wer den Twitter-Account im Moment, also von NRW betreut? Ist es nur der Vorstand oder sind das Leute hier auch aus dem Kreis? Packe ich, Miete. Ja, nur einen harten Zugriff. Okay, also da könnte, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr drüber gehen. Wenn ihr was habt, was drüber soll, schreibt die Miete an. Nee, ich habe jetzt nichts von mir aus. Nur halt, keine Ahnung, ja, Zeug von der Bundespartei oder so. Also ich sehe den recht selten in meiner Timeline. Wenn euch was auffällt, was verteilt werden muss, schickt einfach eine Direktmessage an den Account oder mir oder was auch immer. Und dann tweete ich das, weil ich auf Arbeit ja auch nicht immer alles mitkriege. Ja, nee, und also Es ist jetzt so allgemein, halt für alle. Wenn ihr was seht, was der Meinung seid, was da verteilt wird, einfach mal kurz Mitteilung an die Leute, die es betreuen, weil eine Direktnachricht sieht man halt eher, weil die angezeigt wird, als wenn irgendwas da durchläuft, ich Timeline. Was auch noch praktisch wäre halt dieser Service, den Nutzer da mal vorgestellt hatte, das Zeug von der Partei zum Beispiel direkt abgegriffen wird. Aber nee, mir fiel das nur gerade auf, wo ihr über Twitter-ähnliches Zeug geredet hattet, dass da nicht so viel rumkommt. Okay, dann habe ich weiter im Pad nichts zu Website NRW. Es sei denn, jemand schreit gerade jetzt noch hier. Ja, hier. Ah, der Packi ist wieder da. Jo, ich habe heute mit Dennis telefoniert. Es gab eine Mail an den Vorstand, dass viele Links ins Leere laufen. Und ich glaube, die kam sogar vom Thomas, meine ich. Weiß ich nicht mehr genau. Nee, vom Felix, genau. Felix Förstmann, der hat mal so die ganze Mail, ganze Webseite durchstöbert und hat uns ein Protokoll geschrieben, was alles so fehlerhaft ist. Und ich habe den Dennis heute angerufen und habe ihn gebeten, das Ticket aufzugreifen und das durchzugehen und zu verbessern. Des Weiteren habe ich ihn darum gebeten, das Thema Relaunch auch nochmal in Angriff zu nehmen und er hat mir versprochen oder zugesichert, dass er sich da jetzt drum kümmern wird. Insofern, läuft das. Was noch ein Thema Webseite betrifft, ist hier an der Stelle, wir haben uns dazu entschlossen, für die neue Landesgeschäftsstelle das Bundeslogo zu nehmen, was ja auch beim Bundestagswahlkampf benutzt wurde, mit dem etwas geschwungeneren P und dem orangenen Kreis drumherum. Und es wird seitens der kreativen NRW einen Logoentwurf geben, auch für die neue Webseite. Also der in dieser CI dann angepasst wird. Falls ich das an anderer Stelle nicht schon gesagt habe. Jetzt, wo du da bist, vorhin hatten wir irgendein Thema, wo wir gesagt haben, könnte der Paki noch was zu sagen. Wisst ihr noch, was das war? Die Flüchtlingsgeschichte? Du meinst, wo er gestern keine Zeit hatte oder so, wo du sagtest, Paki wollte was sagen? Also das, was Vaku eben angesprochen hatte, Paki, du wolltest doch noch irgendwas machen mit Marie oder der Radlerin aus, war das Bochum oder Essen? Essen, die Annabelle Jol. Ja, ich habe sowohl bei Marie als auch bei Annabelle angefragt, dass sie mich mit so einer Art Zusammenfassung des gesamten Skandals seitens Annabelle und der zurückliegenden Fraktionsarbeit in der Flüchtlingsgeschichte versorgen. Ich warte da aber leider noch drauf. Das hat aber ist jetzt kein Vorwurf oder so, weil ist jetzt gerade auf der Aufnahme. Ich will da keinen bloßstellen. Das hat einfach damit zu tun, dass Marie in die aktuelle Berichterstattung und auch parlamentarische Arbeit noch sehr stark eingebunden ist und Annabelle momentan seitens der Medien, aber auch seitens Politik, weil sie ja im Rat ist, sehr stark eingebunden ist und auch Vollzeit arbeiten muss. Insofern vielleicht wird das was, wenn wir merken, dass der ganze Skandal so wieder ein bisschen runtergekocht ist, dass wir dann da weiter dranbleiben und nochmal eine Zusammenfassung und einen Rückblick bringen. Ich bin aber da weiter dran. Also ich hab lass da nicht locker, ich nerv die da weiterhin und habe auch immer mal wieder hier und da Links und Berichte und so weiter gesammelt. Ich bin mit Annabelle über Facebook in Kontakt und per Telefon und Marie schreibt mich auch regelmäßig an, wenn irgendwas ist. Also das kann aber mit Sicherheit noch eine Woche dauern, wenn nicht sogar noch länger. War das dann so ein allgemeiner Artikel, was du im Sinn hattest? Du hattest ja auch nochmal gemeldet, jetzt auf die Vier-Liste vor ein paar Tagen, wo es irgendwie darum ging, was man so den Bürgern an der Hand geben kann, sich zu engagieren oder Anlaufstellen oder so. Soll das damit rein oder war das nochmal eine eigene Idee? Das war nochmal eine eigene Idee und zwar war das aus der Initiative von Annabelle in Essen geboren, dass ich gedacht habe, ja gut, die startet jetzt in Essen so eine Art Aufruf an die Bürger zu sagen, hier, man könnte da an der Stelle Aktionen machen, die Flüchtlinge einladen oder eben, was sie auch gemacht hat, in irgendeinem Flüchtlingsheim auf dem Vorhof haben die halt irgendwie ein Fest organisiert, wo einfach Bürger dann hinkamen und Sachen gebracht haben und die Flüchtlinge haben Musik gespielt, ganz spontan. Und da war meine Idee, dass der AK das so ein bisschen für NRW koordiniert, also dass der wirklich die einzelnen Kommunalpiraten anschreibt und fragt, ob das nicht irgendwo in deren Städten, wo Transferunterkünfte sind oder wo Flüchtlingsunterkünfte sind, zu gucken, ob sowas nicht machbar ist. Ah, okay, super. Ja, ich hatte das mehr verstanden als einen Beitrag für die NRW-Seite mit Infos dazu. Im Prinzip passt das super zu dem, was wir eh schon machen. Ich wiederhole jetzt nicht nochmal, weil ich es eben schon mal erzählt habe, dass das nicht auf der Aufnahme und so überdoppelt ist. Aber nehmen wir da gerne mit rein. Wir wollten uns jetzt in sehr absehbarer Zeit mal mit Pro Asyl und Flüchtlingsrat und so treffen und die nochmal fragen, was sie da fachlich empfehlen würden und dann eben halt auch an unsere KVs gehen und den Infos an die Hand geben, wie sie möglichst leicht sowas auf die Beine stellen können. Ja. Dazu kann ich zumindest berichten, dass Bochum es heute in die Zeitung geschafft hat mit dem Thema. Ich bin da in Düsseldorf auch dran und wenn ich irgendwelche Kommunalpiraten spreche, dann bitte ich die halt auch da mal nachzuhaken. Es ist ja jetzt nicht so, dass in jeder größeren Stadt oder so ein Transferlager ist oder ein Transferunterkunft oder wie man es auch immer nennen mag. Zum Teil hat das wirklich Lager Charakteristiken. Aber auch die kommunalen Träger sind teilweise überfordert und da muss man als Ratsherr dann einfach mal sich die Zeit nehmen und in das Ding reingucken. Ich habe das in Düsseldorf zum Beispiel hier in Gerresheim gemacht, in der Heiestraße und ich war wirklich geschockt. Nur das Problem war, zu dem Zeitpunkt hatte ich meine kleine Tochter dabei, die von einem Jahr, und ich habe halt nur kurz so eine Art Überblick mir verschafft und bin dann wieder raus. Und habe jetzt mir vorgenommen, gerade im Zuge des Skandals, mir nach und nach alle Unterkünfte hier anzugucken, zusammen mit dem Frank Render. Nehme ich mit? Ja, gerne. Ich kann es auch ab und zu mal mitnehmen. Schick das doch auch dann über die Düsseldorfer Mailingliste, weil es könnte ja durchaus sein, dass der ein oder andere da interessiert ist. Und ein bisschen was hatten wir ja auch schon zur Flüchtlingspolitik gemacht in Düsseldorf. Also ich werde auf jeden Fall lokal und NRW-weit an dem Thema dranbleiben. Ich bin auf Bundesebene jetzt auch gerade dabei, mir die Themenbeauftragung aufzuhalten. Also ja, halte mich auf dem Laufenden. Und in den AK-Reihen ist es dann natürlich auch, oder würde ich es dann natürlich auch weitertragen. Und da versuchen wir halt auch langfristig wirklich dann eine Übersicht zu kriegen, was so los ist. Das sehr schön wäre dann auch in unseren gemeinsamen KV, das wäre toll. Ja, aus dem Bund kommen immer wieder Anfragen an mich, dass wir das Thema auf die Bundeswebseite bringen. Insofern ist da schon irgendwo ein gewisse Eile geboten, dass wir da irgendwie zumindest einen Übersichtsblogpost, was hier in NRW eigentlich so los war, mit einer kurzen Einschätzung, ein paar Statements oder so, da wäre ich super glücklich, wenn Leonie und Jürgen, ihr euch da mal zusammensetzt und vielleicht einfach mal ein Pad aufmacht, das sammelt und wir im Laufe dieser Woche schon einen Blogpost mit ein paar Statements hinbekommen, der auf der Bundesseite veröffentlicht werden kann. Der Bernd hat mit Sicherheit auch die Möglichkeit, in Essen vielleicht mal ein Gespräch mit der Annabel zu machen. Ich weiß nicht, ob du das schon angevisiert hast, Bernd, oder ob da irgendwas in der Mache ist. Die Christina, die Bagschafter, die unterstützt die Annabel juristisch. Und ich hatte eigentlich angedacht, mit Annabel und Christina einen Podcast zu machen letzten Sonntag. Das ist aber irgendwie einfach der unterschiedlichen Zeitplanung der einzelnen Akteure zum Opfer gefallen. Und vielleicht können wir das ja diese Woche hinkriegen. Okay, das andere, Paki, weil du vorhin nicht da warst, was wir uns überlegt haben, da es ja morgen eine Fraktions-PM rausgehen wird und wir wollen die dann gerne übernehmen mit noch einem oder ein oder zwei Zitaten unten drunter. Das wäre also irgendwann im Laufe des Nachmittags, dass ich dann Pet rumschicken würde. Hättest du da Zeit dann für ein Zitat? Also mein Tag morgen sieht so aus, dass ich um 11 ein relativ langes Meeting habe in Köln und dann bin ich ab 3:30 in der Kommission für die Förderschulen in Düsseldorf im Rahmen meiner Tätigkeit als sachkundiger Bürger. Ich weiß es nicht, kann ich nicht versprechen. Könnte sein, dass es eher im Abend Zeit habe. Kann okay. Irgendjemand ein Zitat vorschreiben, was man abnehmen muss? Ja, das geht, klar. Also Netz habe ich eigentlich überall. Insofern Twitter-DM oder kurze SMS reicht auch. Eine Mailingliste liest du nicht? Nee, also wenn ich unterwegs bin, habe ich keine Mails, weil ich habe circa 100 Mailinglisten abonniert und das macht auf dem Handy keinen Sinn. Ja, okay. Gut, wir machen uns dann irgendwie bemerkbar, wenn wir was von dir brauchen. Jo, Twitter, Facebook geht, SMS oder Anruf. Alles klar. Ich mache gerade, weil wir gerade bei dem Thema sind, von dem Vortrag von Dave am Freitag das Video fertig. Ich hoffe, dass das was wird bis morgen. Es wäre schön, wenn ich da auch ein, zwei Zeilen zu kriege, aber ich bin morgen den ganzen Tag im Außendienst, von daher werde ich dafür keine Zeit haben. Okay, ich würde dann einfach mal in der TU weitermachen. Da habe ich als nächstes Krähennest. Ich habe alles, was in der letzten Woche war, da verlinkt. Also es gab Aufnahmen von dem Gründungsmumble der Eberhard Zastrau Crew, von der BUFO-Sitzung, dann ein Mumble zu aktuellen Fragen interkommunaler Bildungspolitik. Da fehlt noch die BUFO-Sprechstunde von gestern, die ist auch schon online. Und der Bernd hat einmal ein Interview geführt mit dem FOTI zur Strukturdiskussion, wo auch, glaube ich, relativ viel Kommentare gekommen sind auf dem Krähennest-Blog. Und auch ein Interview mit Sven Clement zu dem Medico-Leak. Dann haben wir als nächstes Kompass. Da habe ich nur die E-Mail reinkopiert, die der Stefan uns über die Liste geschickt hat. dass der nächste Kompass online erscheinen wird, also nur online erscheinen wird und dass das Team an einem neuen Konzept bastelt. Ja, genau. Und zwar eigentlich gleich an mehreren. Wir haben zum einen geplant, dass wir das mal ausarbeiten als Nullnummer, wie es wäre, monatliche kleine Hefte zu machen, wo dann aktuelle Piratenthemen drin sind. Das wäre dann auch so Hinweis auf irgendwelche Termine, auf Demos und was auch immer. Also eben mehr so kurzfristigere Sachen. Zum anderen werden wir spezielle Themenhefte machen, also zum Beispiel mal ein Themenheft für TTIP, alles drum und dran, ebenso wie sonst die Flyer, nur umfangreicher mit den entsprechenden Fachleuten aus der Partei. Und wir haben letztens im KV Düsseldorf, der Stefan mich mal angesprochen, hat gesagt, er hätte gerne für Düsseldorf sowas, ein Bürger-How-To, warum man nicht bei DE-Mail sein sollte, wie man seine Mails verschlüsselt und lauter solche Dinge. Das habe ich dann auch mal mitgenommen in die Redaktion, haben wir mal drüber gesprochen, ob man nicht auch wirklich so Sachen machen kann, die so ein bisschen näher an den Leuten dran sind und nicht nur so rein politische Themen. Also sowas werden wir auch erarbeiten, wie man das machen kann. Dann haben wir vorgestern den Zuschlag bekommen für das Heft für Hamburg, für den Wahlkampf. Gut daran ist, dass wir es gekriegt haben. Schlecht daran ist, dass es in einem Monat schon fertig sein muss. Die haben schon alle Kandidaten gewählt. Die sind dabei, ihre Plakatlinie fertig zu machen. Das werden wir dann machen wie bei Thüringen, dass wir uns genau auf die Optik draufsetzen. Und es wird wieder jeweils ein Kandidat mit einem Thema verbunden. Also entweder ist es wirklich sein Fachthema oder er kriegt das einfach zugewiesen, weil man das im Prinzip dann besser rüberbringen kann. Das wird entweder ein 8- oder 16-Seiter, je nachdem, wie die sich entscheiden. Okay. Wenn es zu dem Thema nichts mehr gibt, ich mache einfach mal weiter in der TU. Da habe ich als nächstes Termine und Aktionen. Das ist eigentlich auch noch überwiegend alles aus der letzten Sitzung. 16.10. Welternährungstag, da war die KIKO dran. Gibt es da irgendwas Neues? Also ich bin gerade am Schreiben von dem Blogpost dazu. Und ja, ich habe eigentlich irgendwie jetzt nochmal den Babak angeschrieben. Aber von AG Schnittchen und so von denen ist jetzt irgendwie gar nichts mehr gekommen. Also ich werde jetzt einen Blogpost für unseren Blog verfassen und das war's dann. Hast du da schon einen Pad-Link oder? Entschuldigung, ich habe es jetzt nicht auf Pad geschrieben, aber soll ich ein Pad aufmachen, dann mache ich das gerne. Ich habe es jetzt auf meinem Rechner geschrieben. Ja, ich meine, wir können das. Ich habe jetzt hier irgendwie Rückkopplung. Wir können das als einen Gastbeitrag von dir aufnehmen. Wäre vielleicht trotzdem besser, wenn jemand für Lektorat nochmal drüber guckt. Ansonsten, wenn wir das jetzt normal als Blogpost machen, wäre schon ein Pad besser. Okay. Also ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Oder seht ihr das anders? Ich richte mich dann nach euren Gepflogenheiten. Du machst ein Pad auf, schreibst den Text fertig und wirfst ihn der Meute zum Fraß vor. Okay. Und am besten in Chat oder so direkt anmerken, ob du offen für Kritik und Umgestaltung bist, also ob das verändert werden darf oder ob das direkt so möglichst übernommen werden soll. Da hatten wir ab und zu auch schon Situationchen, wenn Leute dann beleidigt waren, dass ihr Zeug verändert wurde oder zu sehr verändert wurde. Nee, das bin ich irgendwie relativ eitelkeitsfrei. Umso besser. Gut, dann haben wir als nächstes 17.10. Internationaler Tag zur Beseitigung der Armut. Da steht der Bernd noch mit im Pad als Macher. Da steht der Bernd als, ich spreche mal den Tose, die Backschafter und den Fitz an. Mhm. Die habe ich angesprochen. Tose sagt, ich kriege auch was. Bisher habe ich noch nichts. Ich rufe den am besten morgen früh nochmal an und sage ihn, in 2 Tagen brauche ich was. Okay. Nächster Termin, 25.10. Eröffnung der LGS. Presseeinladung hatten wir eben schon gesprochen, sind soweit raus. Was müssen wir noch tun an Stelle der AGÖA? Machen wir vorher noch was auf dem Blog oder machen wir einen Nachbeitrag dazu? Eine Ankündigung wäre ja vielleicht nicht schlecht. Entschuldige, wo sind wir beim TDPA? Eröffnung LGS. Ja, weiß ich nicht, ob der Vorstand da eine offizielle PM vorher braucht, so wie laden wir alle Bürger ein. Ob das nur Düsseldorf macht, weil sie in der Nähe sind. Und eine Nachberichterstattung auf jeden Fall. Ich hatte ja schon darum gebeten bei den Rednern, Sekunde, ich musste gerade eben mein Bild umschwenken beim Schneiden, darum gebeten, die Reden vorher zu kriegen, um daraus schon mal Zitate rauszunehmen und dann vielleicht ein paar Bilder und dann halt abends was zu veröffentlichen. Das waren so meine Gedanken dazu. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Habt ihr mich gehört? Ja, ich bin gerade dabei, ein Ticket zu bearbeiten, deswegen habe ich irgendwie den Finger nicht auf die Alt-Taste gefunden. Ja, finde ich gut. Ja, das sehen wir genauso, glaube ich, wie du. Also wenn wir keine Gegenrede gibt, dann kannst du einfach weitermachen. So handhab ich das jedenfalls immer. Das war aber auch nur der eine Teil. Also das war ja nur jetzt das, was man danach dann machen so würde. Die Frage war ja auch noch, ob man vorher noch was Offizielles macht in irgendeiner Richtung. Ob jetzt vom Landesverband oder nur von Düsseldorf, dass man einfach nochmal sagt, hier, wir eröffnen unsere Landesgeschäftsstelle. Also die Einladungen sind eigentlich alle raus. Wenn wir jetzt da irgendwas Offizielles oder großartig Sonstiges noch an Einladung an die Welt rausschicken, dann haben wir irgendwie nach einer halben Stunde, glaube ich, ein Versorgungsproblem. Ich bin eher der Meinung, dass wir das ein bisschen kleiner halten sollten. Okay, ich hatte das halt nur so verstanden, dass es Einladungen gibt, so wie Maya sagte, glaube ich, ab 16 Uhr und ab XX Uhr ist das dann offen oder so. Ja, grundsätzlich ja. Wir haben da aber, glaube ich, innerhalb des Vorstands keine große Diskussion darüber geführt, weil es spricht sich eh rum, dass die Eröffnung ist und dass da ja letztendlich Tag der offenen Tür ist. Was wir halt nicht leisten können, ist, die Leute dann dementsprechend mit Getränken und Häppchen versorgen können. Und das Ding ist halt, wenn du einlädst und nochmal extra sagst, so ab 20 Uhr sind alle Piraten eingeladen, dann besteht natürlich immer auch so eine gewisse, also entsteht so eine Erwartungshaltung, so nach dem Motto, ah, der Landesverband macht eine Party, so. Und das wollen wir halt eben nicht. Was ist denn mit ein bisschen Trommeln, was mitzubringen? Möchte ich als politischer Landesverband ehrlich gesagt nicht rausschicken. Okay. Also ein Bottle-Party-Einladung einer politischen Partei. Nee, ich meinte jetzt nicht an, keine Ahnung, an die externen Gäste. Ich meinte, falls jetzt das nach hinten offener, länger wird. Ja, aber ich meine, wir sind Piraten. Also, da kann jeder kommen. Das weiß, glaube ich, auch jeder, oder? Das ist ja keine geschlossene Veranstaltung. Naja, also die Menschen da draußen wissen es nicht, die Piraten vielleicht. Aber man könnte ja vielleicht auch in Erwägung ziehen, dass man tatsächlich, was du eben sagtest, mal einen Tag der offenen Tür anbietet, ganz unabhängig von Presse und Prominenz, so für Menschen. Wir können natürlich eine Anzeige schalten in Düsseldorf oder in irgendeiner Zeitung. Aber ich glaube, das wird den Rahmen auch sprengen. Ich weiß es nicht. Also. Ja, da ist dann wahrscheinlich wirklich besser, was. Warst du es jetzt oder Vaku? Ich glaube, Vaku gerade sagte, mit einem Tag der offenen Tür mal irgendwann. Ich finde die Idee gut, Tag der offenen Tür. Gut, dann wäre also jetzt im Prinzip für die Eröffnungsfeier von uns nichts weiter zu tun, als den Leuten irgendwie auf die Füße zu treten, dass wir die Redebeiträge bekommen und da auch schon mal vorsorglich ein Pad aufmachen, ein bisschen drumherum schreiben, damit das dann möglichst an dem gleichen Tag abends noch rausgeht. Richtig? Oh, ich höre keine Widerworte, dann war das auch nicht so blöd, was ich gesagt habe. Gut, dann nochmal zurück zum 19.10. Shooting des Piratelli-Kalenders, das findet also dann jetzt am Sonntag statt, da wollten wir einen Nachbericht machen. Wie kommen wir denn da irgendwie an Material, Fotos oder so? Kommt ihr über mich? Lieferst du uns dann nach dem Sonntag? Liefere ich euch nach dem Sonntag, ja. Super. Ich hoffe ja auch, dass die Maya auch ihren Fotoapparat mitnimmt und auch noch ein paar Bilder macht, weil ich möchte schon größer auch dokumentieren und pipapo. Es werden auch, das kann ich euch gleich sagen, auch auf der Geschäftsstelleneröffnung werden die ersten paar Bilder präsentiert an euch. Und Ja, dass ihr einfach Bescheid wisst. Ich bin bis heute irgendwie wahnsinnig schlecht, auf das Thema zu sprechen, aber meine Laune legt sich dann ganz bestimmt gleich wieder. Das wird auch alles ganz super, glaub's mir. Im letzten Moment klappt das immer alles. Kurze Zwischenfrage: Könnt ihr mal bitte auf den Link klicken und mir sagen, ob die Umlaute richtig angezeigt werden? Ja, bei mir ja. Okay, dann ist das. Endgeräte. Ja, das ist mein Problem hier. Irgendwie werden da immer so komische Ja, Tilden passt. angezeigt. Ja, dann ist der online, Bernd. Ich habe den übertragen aus dem Bund. Okay, dann habe ich jetzt hier noch einen neuen Termin im Pad. 21.10. Infoabend NRW Verfassung 2.0. Von wem war das? Das war. Der Bauer Jupp hat das, glaube ich. Ja, ich hätte das aber auch noch gerne besprochen, weil ich finde das eine ziemlich geile Sache, Bauer Jupp. Und zwar habe ich das eben auf Twitter gesehen, die Piraten Borken. Haben das getwittert. Ich glaube, der Bauer Jupp betreut den Twitter-Account. Das machen irgendwie Michelle und Toso. Und das müssen wir, also ich muss die irgendwie fesseln, knebeln und dann in jeden etwas größeren Kreisverband tragen und sagen, da macht da eine Veranstaltung dazu. Ich finde das super geil. Ja, finde ich auch. Weil. Der Ink, das Set in meine Hand genommen. Jo, ja, ist ja egal. Also ihr habt das ja jetzt gemacht und das müssen die alle machen. Mal abgesehen davon, ist das jetzt etwas, wo wir eine PM zu schreiben oder einen Blogbeitrag oder? Ich würde schon sagen, also vielleicht mit einem Statement von mir oder von Jens. Wenn die nicht beide irgendwie solche Termine machen, also ich hätte eine andere Idee. Wir bereiten das irgendwie bis zur nächsten Sitzung so vor, dass wir versuchen, irgendwie so bis zu 5 bis 6 Termine mit den beiden oder mit einem von den beiden abzustecken, wo eventuell noch jemand aus dem Landesvorstand dabei ist oder jeweils einer aus dem Rat, um das Thema in irgendeiner Form halt vorzustellen. Ich glaube auch nicht, dass das irgendwem schwerfallen wird, da ein paar Worte so vor ein paar Bürgern jetzt zu sagen, weil die Themen können Michelle und Toso, glaube ich, relativ schnell und gut zusammenfassen im Einzelgespräch, dass wir da so eine kleine Kampagne machen die nächsten Wochen. Was haltet ihr davon? Ja, also bei uns ist geplant, wir haben eigentlich immer Dienstag diesen Stammtisch. Ein Dienstag ist quasi Bier trinken, wenn du so willst, über Gott und die Welt. Ein Stammtisch ist die Fraktionssitzung nachbesprechen und ein Stammtisch soll immer der Themenstammtisch sein. Und der Themenstammtisch sollen immer solche Dinge jetzt auch dann passieren. Also wenn es nach uns geht, ist es nicht das letzte Mal. Sprich, alle 4 bis 6 Wochen sollte so ein Ding dann bei uns stattfinden. Das ist so die Planung. Gibt es dazu noch weitere Anmerkungen? Ich muss gerade gestehen, ich weiß nicht genau, um was es da geht und in welchem Zusammenhang. Aber was Paki sagte, wenn wir das bis zur nächsten Sitzung da mal was sammeln, also dieser 21., dieser erste, wenn es dann einer dieser ersten Infoabende ist, wenn ich das richtig verstanden habe, der wäre ja schon genau am Dienstag. Ja, richtig. Ich meine, da Es war. steht ja da auch, es gibt halt eine Verfassungskommission, die auch auf der Landtagsseite dazu aufruft, dass Bürger sich beteiligen. Und das, was Michelle und Toso da jetzt im Prinzip machen, ist darauf hinzuweisen, was die Piraten da wollen und was überhaupt da passiert. Aber mehr als diesen Twitter-Link gibt es dazu nicht irgendwo. Doch, es gab irgendwann auch einen Fraktionsblogpost dazu, meine ich. Ich suche den mal eben raus. Ich bin mal eben AFK. Am 7.10. Das in Leipzig ist gerade ein Bürgerbegehren auf den Weg gebracht worden von Piraten dort, die verhindern wollen, dass der Kirchentag in Leipzig vom Staat mitfinanziert wird, was ich eine super Sache finde, also was ich eine super Sache finde. Es gibt so viele Sachen, wo die Kirche irgendwo noch ihre Finger mit im Spiel hat, die überhaupt nicht hinterfragt werden und wo andere Religionen totales Nachsehen haben und ja, ich finde, das ist schon unsere Aufgabe, darauf hinzuweisen, dass das so in der jetzigen Zeit eigentlich nichts mehr da zu suchen hat. Aber gut, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung. Ich könnte jetzt als nächstes einfach mal mit der Rita telefonieren, beziehungsweise ich wollte eigentlich sowieso am Donnerstag in den Landtag, vielleicht kriege ich das ja hin, mit der einen Termin zu machen, und mal zu fragen, was NRW-weit überhaupt möglich ist, weil ich weiß ja nicht, wie der Terminkalender von Toso und Michelle aussieht. Vielleicht sehe ich die beiden ja dann auch und kann dann irgendwie bis zur nächsten Sitzung was berichten. Da das sowieso ein längeres Projekt ist, würde ich das jetzt auch nicht irgendwie so übers Knie brechen wollen und sagen, so, das müssen wir jetzt alles in einer Woche geklärt haben, sondern da können wir uns, glaube ich, ein bisschen Zeit nehmen, und da würde ich dann den Stand dessen, was ich in Erfahrung gebracht habe, dann nochmal in der nächsten Sitzung reinbringen. Ihr könnt ja gerne auch nochmal Infos reinholen. Also dieser Termin, Baujub, der ist wann? Am 20., ne? 21. Man könnte ja so eine Nachbereitung machen von dem Termin, was da so abgegangen ist, so einen kleinen Faktencheck, und dann gleich verbinden mit den nächsten Terminen, die vielleicht anstehen könnten oder sowas. Ja, ich sehe gerade, 21. ist genau der Dienstag nächste Woche, also sprich zu der Zeit, wo wir die nächste Sitzung haben. Das war das, was ich vorhin meinte. Ich bin wieder da und entschuldige mich mal eben, in dieser Aufnahme fehlt leider ein Teil, weil ich nämlich komplett rausgegangen bin, gerade aus dem Mammel. Okay. 2-3 Minuten. Ihr seid aber immer noch beim gleichen Thema. Es geht immer noch um den Infoabend NRW-Verfassung 2.0. Ja. Dann ist, glaube ich, mein Quatsch weg. Ist ja dann auch nicht schlimm. Das. Nö. Aber zum Thema Internet und Sitzung, da in dem Lokal ist Freifunk, also das wäre das kleinste Problem. Ja. Ja, also was ich jetzt gerade so mitbekommen habe, fand ich jetzt eigentlich ganz, ganz gut, dass man mal guckt, was der Dienstag ergibt. Bauer Jupp, du bist dann da bei dem Termin, ne? Kannst du uns da irgendwie so ein paar Infos dann geben? Oder Eindrücke, ja, oder sowas? Klar, kann ich. Ich kann auch wohl Kontakt zu den Ratsmitgliedern in Gronau herstellen. Der ist auch wieder auch da sein. Der hat auch das Zepter in der Hand eigentlich. Hier wäre nur zweite Reihe. Okay, gibt es noch was zu dem Thema? Nö, da du ja nicht da warst, weiß ich nicht, was du mitbekommen hast. Ich wollte auf jeden Fall die nächsten Tage sowieso in den Landtag und würde die Rita Berner, die da in dem Blogpost steht, einfach mal anquatschen und fragen, wie wir das seitens Landes, also Connection, Landesverband, Fraktionen vielleicht so koordinieren können, dass wir dann noch mehr Termine in den Kommunen hinbekommen und dazu dann eben eine PM oder einen Blogpost erst dann raushauen, wenn wir da wirklich auch ein bisschen mehr Angebot haben. Mhm. Weil alleine irgendwie die Info rausgeben, ja, ihr könnt den Michelle oder den Toso dazu ansprechen oder die Rita anrufen, wird keinen großartig vom Hocker reißen, weißt du? Ich finde es immer ganz gut, wenn man das so ein bisschen auch, ja, servicemäßig vorbereitet, dass die Leute dann eigentlich nur noch sich hinsetzen müssen. Okay, dann hätten wir als letzten Termin hier im Pad noch den sagenumwobenen 1.11., der vielleicht ein 1. und ein 2. Elfter wird, ein TDP-Enklave, ein ALPD-Enklave mit Fragezeichen versehen. Ich denke mal, dass ihr am Donnerstag im Landesvorstand da eine endgültige Entscheidung treffen werdet. Richtig. Das wird auch sehr wahrscheinlich ein ALPT werden. Das Einzige, was wir dann noch diskutieren müssen, ist, ob es ein Tag bleibt, wie ursprünglich besprochen, oder ob es der 2.11. dann noch wird. Meiner Meinung nach, in Angesichts der Tatsache, dass wir jetzt die Zeit haben, grundlegend unser Programm, auch Wahlprogramm, aber auch Grundsatzprogramm, nochmal richtig zu pushen und vorzubereiten, fände ich super, wenn wir 2 Tage machen würden. Das ist natürlich in der Kürze der Zeit für viele heftig, jetzt dann noch die Übernachtung zu buchen. Das sehe ich ein. Aber gut, das diskutieren wir am Donnerstag. Das hat hier jetzt keinen Platz. Okay, ich werde am Donnerstag auch in der Sitzung sein. Dann werde ich einfach das, was da beschlossen ist, soweit auch mal hier weitertragen in die AG, dass wir dann da auch eben schnellstmöglich Presseeinladungen rausschicken können. Ne? Habt ihr das in der AG Events denn mal besprochen? Nö, warum? Auf uns ist keiner zugekommen. Nee, also das ist ja sowieso, was mich halt irgendwie immer wieder, also ich kann es irgendwie nicht glauben, die günstigste Halle, die wir bisher jetzt überhaupt für solche Veranstaltungen hatten, ich glaube 410 Euro pro Tag. Ja. Und, also wir hatten der ganze TDPA, so wie das mit über die AG Events ging ja vor Wochen, war ja glaube ich bei irgendwie bei 700 Euro mit noch ganz viel Schnickschnack. Also ja, noch mit sonstigen Kosten budgetiert, die gegebenenfalls anfallen können. Ja, ja, es sind 400 irgendwas. Ja, das war ja mit den ganzen Leinwänden und Licht und Kamera, keine Ahnung, was der Timmy da noch dazu gebucht hatte. Aber all in all würde die Halle halt nur 400 Euro pro Tag kosten. Und ich fände es halt super, wenn wir den uns dann eben nicht einen Tag der politischen Arbeit machen, sondern ein Wochenende der politischen Arbeit. Aber das müssen wir dann halt diskutieren. Gut, und halte ich einfach mal nur fest, wir wissen am Donnerstag dann mehr und können dann auch hier von der AG Events das soweit, von der AG ÖA soweit vorbereiten. Ja. Ja, obwohl ich da sagen würde, da sollten wir vielleicht dann am Freitag oder Samstag eine kurze Sondersitzung machen, dass wir dann auch direkt am Sonntag die PM rausschicken, damit die Presse zumindest weiß, da passiert dann was. Also das wäre schade, wenn wir die Vorlage, auch wenn sie jetzt irgendwie blöd ist, weil Nachwahl, aber wir haben nicht so viele Möglichkeiten, in irgendeiner Form Öffentlichkeit zu generieren, und das sollten wir dann schon nutzen. Und die Erfahrung zeigt, 2 Wochen im Voraus oder 3 sind immer gut, weil die Pressevertreter ganz viele andere Termine haben. Das ist aber auch genau das, was ich gerade ausdrücken wollte. Ja. Und es wäre halt super, wenn wir nicht nur sagen, wir haben einen TDPA und wir wählen einen Schatzmeister nach, sondern wenn wir auch vielleicht zum TDPA schon so ein paar Einzelheiten hätten, was da thematisch auf uns zukommt. Zu dem Thema lade ich euch alle ein. Ich habe eben mit Maya telefoniert. Wir wollten nach der Sitzung der ÖA... Ja, aber nicht mehr so lange, ey. Ja. Nee, nicht lange, aber wir wollten zumindest mal so die Eckpunkte anquatschen, weil wir hatten dazu ja auf der Fraktionsklausur, Landesvorstandsklausur in Düsseldorf 5 Themenbereiche, die ja auch in dem Blogpost beschrieben wurden, angesprochen. Maja, wir können das aber auch auf morgen Abend verlegen und nochmal eine Mail auf die NRW-Info schicken, wie du willst. Ja, nee, morgen bin ich im Stammtisch, also sorry. Mhm. Das kann ich nicht absagen. Ja, oder, dann ist der Donnerstag. Leute, wir können doch einfach nur ein bisschen hin und machen. Weil wir quatschen schon wieder ewig und ziehen es ewig alles in die Länge, das ist irgendwie anstrengend. Das ist der letzte Punkt jetzt, dann ist Schluss. Machen wir gleich. Ja, wenn ich darf. Okay, dann habe ich als letztes hier noch die unter sonstiges Redaktionssitzung. Da ist über die Vorstände E-Mail ist da nochmal eine Bitte gegangen, sich doch an der Sitzung der SG Presse, an der Redaktionssitzung zu beteiligen. Da wollte ich jetzt nochmal fragen, ist da immer eigentlich regelmäßig jemand von uns oder müssten wir da vielleicht auch nochmal sagen, dass wir da regelmäßiger hingehen? Also ich bin da ab und zu und höre dazu. Ich sage da aber bisher nicht allzu viel. Das kommt drauf an. Das kollidiert ja auch manchmal mit unserer Vorstandssache in Düsseldorf. Aber wenn ich Zeit habe, dann gehe ich da halt hin. Also ich lese die Mailingliste und ich stehe eigentlich, wenn wir irgendwas haben, in direkten Austausch mit dem PR02 und verfolge halt auch die Mailingliste, was da kommt, und leite das dann weiter, wenn ich das für interessant für unsere Seite halte. Bloß ich habe einfach auch nicht mehr die Zeit, da noch eine zusätzliche Sitzung zu besuchen. Ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, dass ich da immer abgehangen habe, aber im Prinzip habe ich dann da einfach nur gehört, was sie gesagt haben. Das wird hinterher in der Mail auch nochmal rumgeschickt. Von daher habe ich dann gesagt, ich gucke einfach mal über die Mail. Okay. Also die ist jeden Montag 20 Uhr. Also wer sich da bemüßigt fühlt, daran teilzunehmen. Vielleicht sind die mittlerweile auch etwas anders, Bernd, als die letzten, die du noch mitbekommen hast. Mit dem neuen Vorstand, keine Ahnung. So ganz uninteressant finde ich das nicht, aber tatsächlich, ich könnte mir jetzt auch nicht jeden Montag diesen Termin antun. Jetzt habe ich, jetzt stehen hier noch ein paar Sachen im Pad. Ja, das nächste, der Harry Hensler macht die Pressekampagne und die ganze Wahlkampagne in Hamburg. Und er hat darum gebeten, dass wir aus NRW ihm vielleicht helfen. Da wir ja das Heft für das Kompass-Wahlkampfheft machen und so, hat er gesagt, es wäre schön, wenn wir das über mich koordinieren könnten, dass im Prinzip er dann die Pads aufmacht, die Themen und so weiter. Ich habe mit ihm in Brandenburg schon zusammengearbeitet mit seinem Team. Das ist sehr relaxed, die machen das sehr gut. Wer da Spaß dran hat oder so, der kann das dann gerne einfach machen. Okay, und als letztes steht hier noch Ausschreibung für Pressesprecher und stellvertretenden Pressesprecher NRW. Geht raus, sagt der Paki, da gibt es auch ein Pad, da kann man nochmal reingucken. Wir wollten das ja textlich so ein bisschen umformulieren, dass vielleicht sich mal wirklich jemand drauf bewirbt. Nicht umformulieren, einfach kürzen. Da sind ein paar Sachen drin, die sich vom Sinn her fast doppeln. Ich habe da schon ein bisschen gekürzt und wer sich berufen fühlt und schon mal Ausschreibungen formuliert hat, bitte reingucken, seine Begründung dazu schreiben, Sachen streichen oder so. Ich würde die ganz gerne diese Woche noch rausschicken, weil ich habe diverse Gespräche mit Leuten geführt, die durchaus sich das vorstellen könnten, Pressesprecher auf KV-Ebene, nur die wissen halt nicht so genau, was da überhaupt an Anforderungen ist. Und ich habe immer gesagt, so, warte ab, es kommt eine Ausschreibung und der Bernd braucht einfach tierisch Entlastung da und ich auch und Maya auch und wir brauchen da einfach jemanden, der sich einen Hut aufsetzt. Mindestens einen. Okay, wie gesagt, das Pad gibt es. Du hast jetzt eine Deadline gesetzt. Ich werde morgen auch nochmal reingucken. Ja. Dann wären wir soweit durch mit der TU. Ich würde gerne noch was anmerken. Na gut. Ich hatte das am Anfang der Sitzung ja schon ein bisschen vehement gesagt. Also bei mir verdichtet sich jetzt gerade auch der Umzug und die Lerneinheiten kommen kürzer aufeinander. Die nächsten, ich sag mal, 3-4 Wochen wird es wirklich eng mit meiner Zeit. Von daher, wenn irgendwas ist, nicht wundern, wenn ich mal nicht antworte oder mir auch Hüte nicht nehme. Geht momentan nicht, nur damit du schon mal Bescheid wisst. Wird jetzt halt vermehrt kommen. Ja, weiß ich, Bernd. Also mach dir keinen Kopf. Kein Problem. Nee, ich wollte es halt auch nur mal in der Sitzung sagen, weil ich sag mal zum Beispiel halt auch der Time-Codex mich immer zu mal antwittert. Und gestern habe ich ihm schon gesagt, lass mich in Ruhe, ich habe mit Umzug zu tun, frag Paki. Also nur, das ist also nicht böse gemeint oder so und es ist jetzt auch nicht, weil ich da keinen Bock mehr drauf habe, sondern einfach momentan ist, wie gesagt, die Zeitverdichtung bei mir sonst immer gerne. Ihr könnt auch gerne fragen, aber rechnet einfach auch damit, wenn ich dann sage, nö, ist nicht, dass ich Stress habe und einfach nur sage nein. Nee, ich habe das nicht so aufgefasst. Also nein. Das ist okay. Also ich sprach dann einfach Paki und der ist dann eben dran. Na, mir geht's halt nur darum, ihr habt ja am Anfang der Sitzung nochmal wegen Stahlrabe was gesprochen, wegen einem Twitter-Account und ich sag das jetzt lieber halt vorher, damit ihr euch da nicht wundert, was ist mit dem los, warum macht der nichts mehr oder warum macht er so wenig, nur damit ihr Bescheid wisst. Just for your interest. Dann ist das halt eben auch so. Wunderbar. Also, kleinen Gag noch am Ende der Sitzung. Aber einen schnellen. Ja, ist ein ganz schneller. Der Bauer Jupp fragt gerade im Pet-Chat, ob wir wirklich den Bundesverband der deutschen Binnenschifffahrt eingeladen haben zur Eröffnung der Landesgeschäftsstelle. Ja, habe ich eingeladen. Ich habe aber leider eine Absage kassiert. Okay. Wunderbar. Dann würde ich hier an dieser Stelle gerne die Sitzung schließen. Nächste Sitzung, oh Wunder, ist nächsten Dienstag, 21.10. 21 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und Teilnehmen. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.